Knoblauch gestarrt. Dränglich ist ihre Blut. Weg mit ihnen, es macht mich krank. Weg mit dieser Brut. Bin Moali, was wollt ihr hier? Nigger, Kanaken, raus aus dem Revier. Bin Moali, was wollt ihr hier? Nigger und Kanaken, raus aus dem Revier. Nichts verstehen, viel verdienen, mit Drogen weiß wie Schnee. Und uns auf der Tasche liegen, da ich das nicht versteh. Bimbo Ali, was wollt ihr hier? Nigger und Kanaken, raus aus dem Revier. Bimbo Ali, was wollt ihr hier? Nigger und Kanaken, raus aus dem Revier. Denn wir kennen euren Plan. Und das Kreuz, das wird schon entfacht vom deutschen Ku Klux Klan. Bimbo Ali, was wollt ihr hier? Neger und Kanaken, raus aus dem Revier. Bimbo Ali, was wollt ihr hier? Neger und Kanaken, raus aus dem Revier. Bimbo Ali, was wollt ihr hier? Neger und Kanaken, raus aus dem Revier. Bimbo Ali, was wollt ihr hier? Neger und Kanaken, raus aus dem Revier. Raus aus dem Revier, Mann!